Nix aus. Der Mensa-Podcast. Hallo. Tag. Was hast du vor? Ich wollte ein Furzgeräusch machen, aber irgendwie. Was soll das? Was soll das? Ich war unentschlossen. Ich dachte, wir müssen mal was anderes machen. Ja. Ich war anders melden. Ja. Irgendwie wollte ich mit so einem Furzgeräusch. Erfolgreich gelungen, würde ich sagen. Ja, ist auch was anderes. Schade, dass er die Szene jetzt gerade nicht sehen konnte. Durchaus amüsant. Ja, mit gespreizten Arschbacken vorm Mikrofon. Zum Glück haben wir genug Desinfektionsspray dabei. Und sind auch weit genug voneinander entfernt. Und können jetzt weitermachen. Hey ho! Let's go! Eine Buddel rum, heute mit der Expressfolge. Mit der Expressfolge. Das ist der Plan, ja. Jumpen wir doch mal direkt rein. Direkt reingejumpt, ja. Montag, den vergangenen. Was habt ihr da denn Schönes gegessen? Was war denn überhaupt Montag? Ich hab den falschen Plan in der Hand. Wenn ich das mal angucke, dann kann ich mich nicht entsinnen. Ich war nicht in der Mensa. Also ich starte euch mal off. Starte mal off. Ich bin ja ganz schlecht vorbereitet. Mit der Minestrone, die ich gegessen habe, die wie immer ein sehr, sehr solider, schneller Teller ist, die man gut essen kann, die wieder abgeliefert hat. Schön. Kann man machen. War damit sehr zufrieden, war ein sehr, sehr guter Start in die, genau, einen Plan. In die Woche. Haben wir jetzt eigentlich nur einen Plan von der kommenden Woche? Das weiß ich nicht, das sieht so aus, ja. Live on air und nix ist da. Schlecht vorbereitet. Kriegen wir hin. Du, okay. Hast, du hast auch noch einen? Ja, dann ist doch gut. Ja gut, dann müssen wir so einfach nochmal tauschen. So. Dann doch mal so. So viel zur schnellen Folge. So. Was habe ich gegessen? Ich habe die Ravioli gefüllt mit Ricotta und Spinat Pesto Perlkrautenrisotto gegessen. Und? Das war gut, würde ich sagen. Das war lecker. Finde ich eigentlich auch immer gut. Ja. Weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen kann eigentlich. Das Perlkrautenrisotto war gut, nicht zu schleimig. So Perlkrauten tendieren ja manchmal dazu, ein bisschen zu schleimig zu werden. War nicht der Fall. Genügend Ravioli auch. Die sind oft ein bisschen wenig. Tendenziell vielleicht ein bisschen zu wenig Ravioli, da ich die jetzt aber eh nicht so geil finde. Sondern ein bisschen teigig. Fand ich es gut. Okay. Aber ja, top Essen. 4 von 5. Ja, okay. Hätte ich mir jetzt auch gedacht. Dann Dienstag. Da hast du Highlight. Hast du einen richtigen Pechtag. Wow, das war ein richtiger Pechtag. Ich komme natürlich da an, musste alleine gehen. Hab mich gefreut auf den leckeren Gemüsestrudel mit Kräutersoße und natürlich besonders auf die Wellenbandnudeln, die es schon lange nicht mehr gab, die geil sind. Dann komme ich da ran. Sehe schon, aus diesem Schacht kommt irgendwie was anderes rausgefahren als die klassischen Wellenbandnudeln. Ich denke noch, was ist hier los? Es ist ja 12 oder sowas. Kann nicht sein, dass die schon aus sind. Dann habe ich gedacht, gut, es wird wahrscheinlich irgendein Nudelersatz sein. Dann gehe ich ran, nimm den Teller hoch und sehe in dem Moment, das sind Spätzle. Oh. Und ich hasse Spätzle. Gut, dann war es schon zu spät. Dann musste ich die Katze im Sack kaufen quasi und habe mich hingesetzt. Und hab mir ungefähr die Hälfte der Spätzle reingedrückt. Echt? Da waren nur noch einige auf dem Teller. Da waren noch einige auf dem Teller, ja. Aber ja gut, vielleicht war es auch nur ein Drittel. Mhm. Und mir ist so schlecht danach geworden. Ich habe einfach so eine psychische Blockade, wenn ich das esse. Und wie war das dann für dich? Also das wollte ich jetzt auch nochmal im Detail erfragen. Ja. Wie war das dann für dich, als du so ungefähr 35 Minuten später eine Textnachricht bekommen hast von Andi. Die war hart, gell? Wie war das für dich dann? Also ja, das war hart, weil da wurde mir gezeigt, dass es ja doch noch Wellenbandnudeln gibt und die Herren der Schöpfung sich die schön einverleibt haben. Ja. Ich muss aber sagen, da haben sie ein bisschen, da waren wenig Nudeln. Waren also wenig Nudeln. Es hätten schlagen mehr Nudeln sein können, ja. Scheint generell so ein bisschen Engpassproblem gewesen. Also wenn man diesem Essen einen Abzug geben müsste, dann wäre das die Nudelproblematik. Ja. Aber sonst ist meine Gemüsestrudel ist fantastisch, die Soße ist fantastisch. Beim ersten Biss habe ich auch gleich wieder festgestellt, diese Kräutersoße hat bei mir richtige Kindheitserinnerungen geweckt, weil es auch, ich glaube, dass es irgendwie, also ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Fertigprodukt mit drin ist. Ach so. Aber ich weiß, dass meine Oma manchmal mit so einer Päckle-Sauce freitags Fisch und Kartoffeln mit dieser Soße gemacht hat. Und es hat 1:1 genauso geschmeckt und dann ist mir natürlich egal, dass das Convenience, wenn es Convenience sein sollte, Schwamm drüber. Ich war wieder 5 und bei meiner Oma Fisch und Kartoffeln mit der Soße gegessen. Also ohne Fisch und Kartoffeln, aber die Soße. Aber mit Gemüsestrudel. Ja, und der war gut, da endlich mal wieder. Der war groß. Auf dem Teller bei uns in der Mensa. Lecker. Ja, schade. Also Spätzle. Also ja, Spätzle passt meiner Meinung nach da auch nicht mehr. War schwierig. Oh, hallo. Ja, gebohrt. Bohrgeräusche im Studio, meine Güte. Jetzt wollte ich gerade einen Furzwitz wieder machen, aber. Angebaut. Ja, wir bauen gerade ein größeres Studio und die Handwerker sind gerade da. Ja, ist ein bisschen zu klein geworden. Ringshaus strebt natürlich auch langfristig nach der Weltherrschaft am Podcast-Himmel. Also richtig. Fest und flauschig, gemischtes Hack und Co. Zieht euch warm an. So. Richtig. So sieht's aus. Mittwoch, da ich wieder nicht. War ich auch nicht, aber ich meine, da gibt's ja auch irgendwie nicht so viel zu sagen, weil das halt so alles Klassiker sind, oder? Ja, safe. Da gibt's das Mango- und Linsencurry und das war wie immer top, würde ich sagen. Ja. Was kann man dazu noch sagen? Es waren wenig dieser Blätter drin, die man raussortieren müsste. Wenig. Auffällig, ja. Ich habe dort nur so 4-5 rausgemacht. Das ist okay. Schon relativ wenig. Das heißt, es ließ sich gut essen. Das Naanbrot war auffällig fettig, würde ich sagen. Mhm. Das Problem war, ich war wieder allein in der Mensa. Ich war, glaube ich, diese Woche fast nur allein in der Mensa, habe ich das Gefühl. Und habe mir einen Laptop mitgenommen, weil ich gesagt habe, gut, dann schaffst du halt nebenher ein bisschen. Das ist richtig strebermäßig. Und habe aber gemerkt, genau, also Naanbrot ist kein Essen, mit dem man am Laptop dann schaffen sollte. Weil man hat halt übelst die Fettfinger. Ja. Und hackt da aus seinem Laptop rum. Also habe ich dann schon gemerkt, das passt nicht so gut zusammen. Hättest du aber auch schneiden können. Habe ich dann ab der Hälfte versucht, aber ich sage mal, so ein Naanbrot lässt sich ungern schneiden. Ja. Das kann man eher auseinanderreißen. Ja, und vor allem, wenn du einmal die Fettfinger auf dem Laptop drauf hast, ist es auch schon egal. Ist dann auch schon zu spät, ja. Ich habe es dann halbherzig noch versucht, irgendwie ein bisschen mit Gabel und Messer und allem zu essen, aber ja, das ist kein Arbeitsessen. Da muss man sich Zeit für nehmen, das muss man genießen. Das habe ich nicht beachtet und die gerechte Strafe bekommen. Mhm. Und jetzt einen fertigen Laptop. Okay. Ist, wie es ist. Gut. Dunstig. Donnerstag war für mich persönlich die Überraschung der Woche. Jetzt zeig an. Ich hatte mich ja aus Mangel an Alternativen für den Gemüse-Couscous-Salat entschieden, bin dann schon die Treppe hoch zum schnellen Teller und bin dann von dir noch, der da schon mit dem fertigen, also mit dem leeren Tablett unten herging, noch gewarnt worden, der schnelle Teller ist dringend abzuraten und ist nicht zu essen heute, nicht zu empfehlen. Und dann habe ich aber gedacht, so jetzt bin ich jetzt hier schon die Treppe hochgelaufen, jetzt esse ich den auch. Jetzt laufe ich nicht mehr runter. Und ich war, der war fantastisch. Wirklich? Also 4 von 5 auf alle Fälle. Also das war, ist doch nichts Neues, wir mögen eigentlich den Gemüse. Also es war, das war... Du magst den Paprika-Dip. Das war gut gewürzt. Genau, ich mag den... Das war nicht zu trocken, wie das sonst mal ist. Also ja, ich war total zufrieden. Ich glaube auch, dass man an dem nicht top viel kritisieren essen kann. Und ich muss kurz die Geschichte korrigieren, weil ich habe den nicht selber gegessen, sondern Aaron Biron. Grüße gehen raus. Der hat den gegessen und der fand den scheiße. Biron Siren. Der fand den richtig scheiße. Der ist sogar noch hochgekommen und hat sich nochmal beschwert. Und hat nochmal gesagt, viel Spaß beim Essen. Als ich gerade zum ersten Mal meine Gabel gefüllt hatte, ja, der ist richtig scheiße. Und ich dachte so, ja, danke. Geil. Danke, unnötig. Freue ich mich richtig jetzt. Also, ja, also der hat die Hälfte übrig gelassen und war gar nicht glücklich. Nein, also absolut top. Ich habe nämlich die Lasagne mit Käsekruste gegessen. Same. Du auch, oder? Ja. Ich fand die lecker, aber kein Highlight, weil sie war sehr, sehr, sehr fettig. Und das sah so aus. Ich viel Käse auch, gemacht. Ich hatte da auch mal so... Ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, man kann nicht genug Käse über alles machen. Ist immer geil. Aber finde ich nicht, Alter, man kann zu viel Käse über was machen und da war definitiv zu viel drin. Ja, ich hatte danach so ein, kennt ihr das, wenn Essen so salzig ist, dass man so einen trockenen Mund, so ein, weiß nicht, wie sagt man dazu? Speichel automatisch wieder verschwindet. Genau, direkt wieder weggezogen und das ist schon ein ganz komisches Mundgefühl. Wie beim Zahnarzt, sobald da Unflüssigkeit entsteht, wird die einfach so weggesaugt. Und das hatte ich nach dem Essen. Aber ich fand es trotzdem lecker, also würde ich so 3,5 von 5 geben. Was ist deine Meinung? Es sah auch massiv aus. So. Also ja, ich habe so mal rübergelugt während meines Couscous-Genusses und es sah auch wirklich... Ja, also es war schon mächtig, auf jeden Fall. Da kann man nicht drum rumreden. Ich fand es aber sehr lecker. Ich hatte auch einen Teller, mit dem sehr viel Soße drauf war. Der vor mir stand in der Schlange, hat da relativ wenig bekommen. Da habe ich mich schon innerlich gefreut, dass ich jetzt Glück hatte, weil ich bin ja ein Soßentyp. Und finde jetzt nicht unbedingt, dass es zu viel Käse war, aber ich meine, die Nachwirkungen, muss ich schon auch sagen, die waren bei mir zwar nicht irgendwie trocken im Mund oder so, aber einfach totale Unproduktivität. Ich wollte gerade fragen, produktiv warst du auf einer Skala von 1 bis 10 danach? Im Minusbereich. Weil ich saß dann, glaube ich, 3 Stunden im KG4 und habe irgendwie ein paar Wörter versucht niederzuschreiben, aber habe meistens YouTube-Videos geguckt und gehofft, dass irgendwie keiner vorbeiläuft und sieht, was ich da mache. Aber ja, ich habe dann auch kapituliert und bin dann nach Hause gegangen. Weil ich dachte, muss man aufgeben. Ja. Das hat keinen Wert, ich mache mir doch hier nur selbst was vor. Genau, da muss man aufgeben. Wenn die Lasagne sagt, es geht nicht mehr, dann geht nicht mehr. Ja. Da gebe ich inzwischen auch schon richtig schnell auf, wenn ich in der Bib sitze und merke, okay, heute geht nichts. Gehe ich auch mal noch 10 Minuten nach. Es gibt auch Tage, wo ich dann gar nicht mehr in die Bib gehe, wo ich einfach so nach dem Essen oder schon merke, das Essen verträgt sich jetzt mit dem Kaffee noch ganz gut, aber dann ist auch Abfahrt. Das war früher, habe ich oft falsch gemacht früher, dass man sich dann so gezwungen hat, jetzt noch 4 Stunden abzusitzen, nichts gemacht, nur rumgesorgt. Da muss man auch ganz offen dann richtig schlechtes Gewissen, ich mache ja gar nichts, aber man hat trotzdem drin rum. Da wird schön die weiße Fahne rausgeholt, noch ein Franzbrötchen gesnackt und dann ab nach Hause. Nach 3 Stunden das ist schön, ja, also man sollte sich zu nichts zwingen. Absolut. Apropos zu nicht zwingen. Apropos, ich muss noch ganz kurz, es war auch ein bisschen, die Lasagne war auch ein bisschen knorpelig, so. Hackfleisch. Echt? Ist dir aufgefallen? Nee. Also ich hatte 2 Knorpel, die ich wieder rausholen musste. Echt? Aus meinem Schlund. Oh Gott. Kaufvorgang abgebrochen. Ja, das hat mich auch ein bisschen abgetürmt. Ja, das verstehe ich. Okay, sorry. Ja, ich wollte nur sagen, das absolute Wochenhighlight tatsächlich heute unerwarteterweise der Fisch. Mhm. Letzte Woche ja schon angesprochen als sehr erotisches Essen, das Pangasius-Filet von mir, war bei mir, glaube ich, auf Platz 3 gelistet. Oh, stimmt. Tatsächlich. Das war das Einzige, was du wirklich sexuell anregend fandst. Alles andere fand ich ja, und es war auch geschmacklich sexuell anregend, möchte ich fast sagen. Ja, also es war das beste Fischessen, was ich jemals in der Mensa gegessen habe, weil alles gestimmt. Das Gemüse war perfekt, das war knackig, das war vielseitig, da war Paprika drin, da war Soße drin, dabei. Da war das eine Soße dabei. Was war das für eine Soße dabei? Es gab zwei Soßen. Es war zwei Soßen. Es war eben diese gemüsige Soße und diese Mangosoße, die erfreulich wenig mangolastig war. Ein bisschen Chili drin. Genau, es ist so. Und der Fisch war absolut on point. Tip-top. Also es war wirklich... Ich kann mich nicht daran erinnern, schon mal so einen guten Fisch gegessen zu haben. War die Soße von dem Pfanngemüse, war das eher so eine dunkle oder eher so eine helle Soße? Dunkel. Das war eher so ein bisschen so der Sud vom Gemüse, vielleicht noch ein bisschen Sojasauce drin. Das hätte ich mir jetzt auch vorgestellt. Das war absolut fantastisch. Ja. Ach, da ärgere ich mich nicht. Ich hatte heute irgendwie gar keinen Bock auf Fisch und habe dann gedacht, komm, ich schwänze heute die Mensa. 10 Minuten, hast noch Zeit. Ja, jetzt habe ich ja schon eine riesen Portion Schupfnudeln mit Sauerkraut mir reingeballert. Nee, war Knaller. Also wenn es den auch wieder gibt, da stelle ich mich vielleicht auch 2-mal an. Ja, also ich könnte es auch mal machen, ein Portionchen. Also ich habe jetzt keinen Hunger, aber einfach nur, dass es geil ist. Ja, also war wirklich fantastisch. Stichwort fantastisch. Nächste Woche geht nicht fantastisch los, steigert sich aber, oder? Wie findet ihr das? Ja, würde ich jetzt mal, ich bin der Typ schneller Teller, ne? Rigatoni mit Gemüsesoße ist einfallslos, aber esse ich immer mal wieder gerne. Echt du tatsächlich? Ja, auf alle Fälle. Echt? Also was ist denn die Gemüsesoße jetzt mal? Ist eine weiße Soße. Das ist einfach eine weiße Soße mit so ein bisschen Gemüse drin. Oh, das ist jetzt also nichts Spannendes, aber es ist. Das wird echt schwierig, weil Essen 1 kannst du auch vergessen. Das findest du gut, oder? Nee, nein, aber ich hätte jetzt gesagt, in Anbetracht der Alternativen, Hähnchenbrustfilet mit Tomate, Mozzarella überbacken. Das ist natürlich nichts. Mm-mm. Typ Texas vorne. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass was Fee und du manchmal so schlecht macht, finde ich manchmal ganz gut. Ah, okay, vielleicht muss ich schon mal vielleicht was sollte ich es mal probieren. Die Grönsackbrüller mit Tomaten. Vor allem ist da immer eine mega krasse Schlange. Also das ist schon offensichtlich nur bei uns nicht beliebt. Hm, okay. Ich denke mal, ich würde vielleicht, wenn ich Montag in der Mensa bin und irgendwie, keine Ahnung, mir zu faul bin, mir eine Alternative zu überlegen oder selber was zu kochen, dann würde ich vielleicht mal... neue Gebiete erschließen sozusagen. Ja, warum nicht? Und probier es einfach mal. Das, für mich ist halt schon die Kräuterspätzle ein absolutes K.O.-Kriterium. Vor allem vielleicht sind es dann daher Wellenband. also ich meine... Das wäre nach dem Dilemma letzte Woche. Also ich muss glaube Montag tatsächlich daheim bleiben. Hm. Da ist nichts für mich dabei. Ja, die Hürde ist für mich auch hoch, aber ich probiere es vielleicht. Gar nichts. Ja, okay. Ganz oft. Dafür am Dienstag. Guten Tag. Guten Tag, alles. Gemüse, gut. Chili mit Mischbrot am schnellen Teller, das wird safe getuppert. Mhm. Direkt ein Kreuz ran, zack. Top. Und dann geht man zu Essen 1 und lässt sich die Cannelloni raus. Torpediert sich mal wieder. Torpediert sich einen weg. Ah, die sind geil. Also ich meine, gut, dann muss man gucken, dass man Dienstagvormittag schon produktiv da war. Da muss man vorher schon produktiv gewesen sein, ja. Damit man dann nachmittags guten Gewissens die Segel streichen kann. Weil die übertreffen die Lasagne mit Käsekruste vom K.O.-Faktor auf jeden Fall nochmal deutlich. Ja, man weiß auch gar nicht, mit was die eigentlich gefüllt sind. Mit Gemüse steht da, aber diese Füllung, die ist ja auch... Das ist ein grünes Hack. Die ist mir so dubios wie die Füllung der Paprika. Oh, ja. Wo man auch nicht weiß, was ist das? Paprika ist aber noch dubioser eigentlich. Ja, die ist noch dubioser. Wenn es braun ist, gell? Das ist ein Riesenfragezeichen. Also ich glaube, das könnte man noch selbst in einem Labor nicht eindeutig bestimmen, was da drin ist. So. Ja, aber sonst die Canadoni, also... Puh. Und ich muss auch sagen, am Essen 2 gibt es Bifteki. Und es ist, bei uns jetzt nicht mehr ganz so, wird ja nicht mehr ganz so gehatet, seitdem das unser Feiertagsessen geworden ist, als die Mensa nämlich wieder aufgemacht hat, haben wir uns ja geschlossen zum Bifteki gesellt, weil es unser ASMR-Schwarmessen war. Ja. Und deswegen kann man, glaube ich, den Dienstag alles in allem als absolut gelungenen Allrounder-Mensa-Tag. Das ist ein Allrounder, ja, da ist für jeden was dabei. Top. Ja, und dasselbe gilt für Mittwoch eigentlich auch. Da sage ich, Tupper Alarm. Beim schnellen Teller, Steckrüben, Karottencurry. Die zwei besten Tupper essen hintereinander beim schnellen Teller. Mhm. Erst das Gemüsechili und dann Steckrüben, Karottencurry. Weil sich aber Fresskoma hat nächste Woche auf jeden Fall. Es ist ein Traum. Ich weiß ja nicht, kochen muss nächste Woche. Mhm. That's me. Ja, und am Essen 1 gibt es Kidneybohnenburger mit Wasabi-Mayonnaise. Habe ich auch schon mal gegessen. Der war ganz gut eigentlich. Das war der, wo wir uns so todeslange für angestellt haben. Ja, das wird man dort wieder machen müssen, vermute ich mal. Ja. Da muss man richtig strategisch klug gehen. Ja. Ich glaube 11.30 Uhr. Und man kann jetzt nur hoffen, weil das war letztes Mal der große Kritikpunkt, dass der Burger ja geil war, aber dass sie zumindest sich mal einfallen lassen, da diesen Blattsalat etwas inspirierter zu liefern und nicht einfach nur 4 Salatblätter da drauf und fertig. Ja, muss aber sagen, ich glaube, da muss man nicht mit rechnen. Ich sehe es auch nicht. Also deswegen würde ich, glaube ich, auch tatsächlich den diesmal nicht essen, weil der war an sich gut. Aber das hat sie nicht gelohnt für die Zeit. Nein, das ist einfach derartig uninspiriert. Also da gehört entweder eine Handvoll Pommes dabei oder wenn du Salat machst, dann mach's richtig und gib da nicht einfach nur so ein bisschen grünen Salat hin und fertig. Ja, weil da kann ich auch den Burger essen. Da legst du ein Salatblatt mehr da drauf und dann hat sich was. Genau, ja. Also der Salat, der letztes Mal dabei war, den kann man sich sparen. Okay. Ja, also das ist definitiv klar. Der Burger an sich ist geil, aber dafür eine halbe Stunde anstehen, nope. Mhm. Und du nimmst dann das Hirschgulasch, oder? Nein, ich nehme mir das Karottenkörner. Ah, okay. Ja, weil das Hirschgulasch ist auch so ein Essen, das man im ersten Semester immer genommen hat. Hat man gerne mal gegessen, ja. Und das ist auch eigentlich ziemlich lecker. Nee, ich nicht. Bauernspätzle, sehe ich da gerade. Was gab es mal ohne Spätzle? Ich mag das mit diese dunkle Soße, das Rotkraut, das ist schon einfach schon okay, Also kann man. So ein Prä-Weihnachtsessen. Herbstliches Essen. Das ist zwar noch ein bisschen zu früh. Herbstliches Essen ist das hier. Aber nee, ist eigentlich auch wieder für jeden und für jede was dabei, würde ich sagen. Richtig. Dann, am Donnerstag. Oh yeah, baby. Oha. Weizensalat mit Orange und Fenchel. Yes. Gebratener Halloumi. Yes. Bohnencreme. Oh ja. Fladenbrot. Das ist das super geile Essen, was wir das letzte Mal übelst abgefeiert haben. Ja. Geil. Ja. Das sehe ich gerade, dass es das wieder gibt. Ja, da freue ich mich auch jetzt schon. Boah. Auf jeden Fall. Da muss ich ganz offen sagen, das lockt mich nicht hinterm Ofen hervor. Was? Das hast du nicht probiert. Hast du das letzte Mal gegessen? Nee, hast du nicht. Ah, das muss ich probieren, das muss ich probieren. Da ist wirklich original keine Zutat. Also die einzige Zutat, die an dem Essen gut ist, das Fladenbrot. Nee. Das ist einfach. Das ist wieder gar nicht. Das ist ein typischer Sebastian. Das geht einfach gar nicht. Also, ich bin überhaupt kein Halloumi-Fan. Ich finde Halloumi einfach nicht geil, aber ich mag auch nicht so gerne Käse und das ist mir dann einfach. Aber das schmeckt doch nicht wie Käse. Nee. Die braten das so richtig. Und was ist denn Weizensalat, bitte? So Äppli. Das ist nicht so Äppli-Zeug. Und daraus halt ein Salat gemacht. Wie ein Salat? Was heißt das? Angemacht. Ist es kalt dann? Ja, safe. Und dann ist es einfach mit so einem Dressing oder was? Sind einfach solche Weizenkörner mit Dressing und dann ein bisschen Orange und Fenchelstücke drin oder was? Das hört sich jetzt so schlecht an, wenn du das sagst. Das nennt sich schneller Teller an einem schlechten Tag. Oh nein. Also das ist fest. Das war so lecker. Da lasse ich auch nichts drüber kommen, Sebastian. Ich glaube, das ist wieder so ein Tag, da stehst du wieder mit den Mundwinkeln bis zum Bauchnabel nach unten gezogen vor der Mensa und sagst dann, ah nee, so eine Scheiße, ist nur Kacke heute. Ne? Und dann stellst du dich mit uns an und dann isst du das und dann ist innerhalb von 2 Gabeln 5 von 5 gegeben. Das ist so ein Essen, da will ich fast mit dir wetten. Ja, wir können das ja mal gucken, wie das so ist. Okay, aber dann wetten wir, du gehst mit uns dahin, du isst es mit uns und wenn es dir wirklich gar nicht schmeckt. Vom reinen Lesen her würde ich einfach sagen. Dann gebe ich dir ein Franzbrötchen aus. Das ist gut. Hm? Deal. Okay. Denn ja, Spaghetti Bolognese, das kann man immer essen. Aber ist zu vernachlässigen. Aber ist an diesem Tag wirklich zu vernachlässigen. Ja. Essen 1. Essen 1, it is. Freitag. Mal wieder ein guter Freitag mit einem Ingwer-Honig-Bio-Tofu. Mhm. Das ist neu, oder? Manchmal habe ich das, glaube ich, schon mal gesehen. Das sagt mir jetzt gar nichts hier. Ich weiß auch nicht. Ja, das ist lecker. Das ist gut. Vielleicht haben sie den Tofu-Lieferanten jetzt noch gewechselt. Ja. Sie haben Alnatura leer gekauft. Genau. Die große Tour durch alle Alnaturas in Freiburg gemacht und alles gekauft, das geht. Alle ausgeschwärmt. Wer weiß, ja. Fertig. Interessant auch, der panierte Seelachsfilet bei Essen 2 mit Sauce Tartar. Mit anderen Worten, ist es genau dieselbe Soße wie immer. Ist Remouladensoße. Ja, natürlich. Remouladensoße. Ja, klar, also das ist ja immer so. Da gibt es 6 verschiedene Namen für und die werden dann im 6-Wochen-Rhythmus werden die dann gewechselt, aber es ist de facto dieselbe Soße. Kommt aus einer Tonne. Die kommt also, das wird wahrscheinlich solche großen Industriebottiche sein und das ist einfach dieselbe Soße. Ja. Soße Tartar, ich finde, das hört sich schon sehr fein an. Es hört sich fein sehr an, aber weil die Soße vorangestellt wird, oder? Ich weiß nicht, auch Tartar ein, oder? Das ist einfach. Wenn du mit diesem feinen Bild an den Teller herantreten würdest, könnte es sein, dass du enttäuscht wirst. Ja, das kann das sein. Auf jeden Fall, das ist ziemlich wahrscheinlich sogar. Tatar ist ja nochmal einfach roh, oder? Also irgendwas rohes so. Also es gibt Steak Tatar, ne? Oder halt. Zum Beispiel einfach rohes Fleisch, so schön geschnitten und gehackt. Aber da gibt es nicht. Das wird es nicht sein, wahrscheinlich. Nein, das ist keine Hackfleischsoße. Zum Finden. Das ist ein Essen-Eins-Tag, ganz klar. Milchreis und der Fisch sind da doch zu vernachlässigen, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Also die Sesamnudeln, sofern es die Sesamnudeln sind, das habe ich auch schon anders erlebt. Weil die dann irgendwie aus waren. Die sollten es nämlich dann schon sein, finde ich. Aber sonst kommen die Spätzle wieder raus. Noch. Nee, letztes Mal waren es dann, glaube ich, tatsächlich die Wellenbandnudeln. Guck an. Deswegen aber auch waren die passen nicht so sehr zu diesem Essen. Deswegen waren die nämlich aus. Ja. Also, es passt schon alles dann so. Es muss schon so sein, wie es dann dasteht. Sonst ist man irgendwie ein bisschen vom Kopf gestoßen. So. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Und mal Feierabend. Ja. Schaffen noch was? Schaffen noch was? Ihr schafft auch noch was. Richtig. Und dann, sag ich mal, goodbye. Bis nächste Woche. Gute Mensa-Woche. Ade. Ciao. Tschüss.